WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, ihr Lieben, pünktlich auf die Sekunde sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema und das Thema heißt, während ich schlief, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Was ist euch während des Schlafens schon passiert? Seid ihr vielleicht Opfer eines Verbrechens geworden? Hat sich an euch jemand vergangen? Seid ihr vielleicht Schlafwandler? Habt ihr durch einen Sekundenschlaf vielleicht einmal einen Unfall verursacht? Oder habt ihr ungewöhnliche Erlebnisse während einer Narkose oder eines Komas? Vielleicht auch während einer Hypnose, das könnte man vielleicht auch noch dazu zählen, gehabt und erlebt. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über das Thema während ich schlief, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht heißt Roland und der Roland ist 58. Guten Morgen, Roland. Ja, hallo, hallo Domian. Hallo, hallo. Grüß dich. Ja, ich habe das ja eben schon deinem Kollegen erzählt. Also ja, ist bei mir halt so gewesen, also vor 9 Jahren hatte ich eine schwere Operation. Das heißt, also ich hatte eine Pankreatitis. Was ist bin das? Umgekippt, Bauchspeicheldrüsenentzündung. Ah ja. Mhm. Ja? Und bin ins Krankenhaus gebracht worden und die haben mich in künstliches Koma gelegt. Und da habe ich also diese Nahtoderfahrung gemacht. Mhm. Und das war halt nicht so, wie man das sonst so hört, immer mit dem Tunnel, wo das Licht durchkommt. Ja. Sondern das war eben halt, es war alles dunkel. Also nicht ganz dunkel, aber relativ dunkel. Und da schwirrten halt, ja, ich nenne sie halt Todesengel rum. Wie sahen die aus? Ja, wie Engel, nur ganz schwarz. Engel mit Flügeln? Also mit Flügeln und die, aber sehr bedrohlich eben halt. Und ich hatte immer die Angst, die kommen mich jetzt holen. Hatten die ein Gesicht, eine Mimik? Kann ich nicht mehr so sagen. Mhm. Ja. Aber es war wirklich, es war eine bedrohliche Situation. Mhm. Auch wenn sie nichts gemacht haben. Haben die irgendwas gesagt? Nee. Es war Stille, du hast nur diese Engel gesehen, die ja schwarz waren. Genau. Was ja schon ein gruseliger Eindruck ist, schwarze ist Engel zu sehen, ja. Also seitdem muss ich auch sagen, habe ich auch ja eher Angst vorm Tod eben halt. Ja. Wie ging es dann weiter? Du hast das gesehen? Ja, ich habe das gesehen und das, wie gesagt, ich war 2 Wochen im Koma drin, das war dann ständig so. Und dann, als ich langsam wach wurde, hatte ich 2 Ebenen, also wie so ein, ich sag mal, wie so ein Swimmingpool eben halt. Also wenn ich also den Kopf über das Wasser, ach so, ich nenne es jetzt mal Wasser. Ja, guter Vergleich, kann man sich gut vorstellen. Ja, gehalten habe, dann sah ich diese Wesen wieder. Mhm. Und wenn ich da drunter ging, da sah ich die Realität. Also meine Frau, die Krankenschwester, den Arzt und so weiter. Also ich habe mich immer natürlich immer versucht, also unterhalb dieser Ebene zu bleiben. Mhm. Aber sobald ich da drüber war, war es wieder dunkel und es kamen diese Wesen, von denen ich wirklich annahm, ja, die... Sie wollen dich holen. Die wollen mich holen, ja, genau. Da war nichts Tröstliches, nichts Hoffnungsvolles, gar nichts, nur Angst. Angst. Horror. Angst und wirklich nur Angst und wie gesagt, seitdem habe ich auch, was ich vorher nicht hatte, Angst vor dem Tod eben auch. Das ist wirklich in der Tat interessant zu hören, Roland, weil die meisten, ja, die von Nahtoderlebnissen sprechen, ja, sagen, dass sie keine Angst mehr vor dem Tod haben. Ja. Wobei ich auch mal einmal einen Anrufer hatte, der hat etwas Ähnliches erzählt wie du, ja, der auch in großer Angst war seitdem und alles andere war als entspannt. Ja, ja, und es ist dann eigentlich ein paar Jahre ist auch ruhig gewesen und jetzt seit einem Jahr ungefähr kann ich eigentlich kaum noch schlafen. Unter anderem, also ich sage jetzt nicht, ich traue mich nicht ins Bett zu gehen, aber unter anderem aber deswegen, weil ich Angst habe, diese Biester kommen wieder. Aber du hast es nie wieder später in einem normalen Traum erlebt? Nee. Niemals? Nein, nicht mehr. Bist du denn, ich meine, die Grundfrage ist ja, ja, bei diesen Geschehnissen, ja, war das ein Nahtoderlebnis? Ja, also die Ärzte haben mir gesagt, ich war zweimal, das haben sie auch meiner Frau damals gesagt, ich war zweimal eben halt so, dass sie gesagt haben, die Nacht überlebt er nicht mehr. Okay, das mag ja sein. Dennoch könnte man ja sagen, das waren jetzt irgendwelche wirren chemischen Explosionen in deinem Kopf Und das hat mit Jenseits und Tod aber gar nichts zu tun, sondern es war einfach ein, ja, wie ein schlechter Traum. Das kann ich nicht beurteilen. Also ja, aber es ist ja vielleicht wichtig, wie du siehst. Wenn du es als Nahtod siehst, dann macht dir das natürlich große Angst. Wenn du es als erklärbaren chemischen, elektrochemischen Prozess des Gehirns siehst, dann könnte man sagen, na okay, so war es halt im Koma. Mhm. Aber ja, gut, du bist ja eher sicher, dass es ein Nahtod ist. Ich persönlich für mich bin mir da sicher, ja, klar. Okay. Natürlich. Mhm. Aber Wie hast du denn vorher, bevor das passiert ist, über den Tod gedacht? Naja, ich habe immer gesagt, naja, der Tod kommt halt irgendwann. Und das Einzige, wo ich Angst vor hatte, oder was viele denken, ist halt, ich möchte keine Schmerzen dabei haben oder so. Okay, da reden wir über das Sterben. Ja. Welche Vorstellung hattest du von einer Jenseitigkeit früher? Naja, also ich bin katholisch. Mhm. Und ich habe schon die Vorstellung gehabt, jedenfalls, dass es da ein, ja, ich will mal sagen, ein Leben danach gibt. Mhm. Also, bist du jetzt in Zweifel geraten? Danach ja. Ja. Danach ja, das muss ich sagen. Also ich weiß noch, als das anfing, also kurz vor diesem Koma, da musste ich mich tierisch übergeben und da habe ich gedacht, jetzt gleich ist es soweit, jetzt läuft gleich der Film ab. Mhm. Ja, also weißt du, wie man das so immer so sagt, ja, genau. Das Leben läuft dann und so weiter. In Sekundenschnelle vor allem. Und lief aber nicht. Mhm. Und dann war ich schon weg. Mhm. Ja. Wiederum könnte dieses Nahtoderlebnis ja durchaus auch ein Signal dafür sein, dass es irgendwie weitergeht. Ist nur die Frage, wie es weitergeht. Ja, das, natürlich. Das ist die Frage dann. Sehr schwierig zu beantworten. Ist mir auch klar. Ich habe jetzt auch nur angerufen, weil ich hatte das gestern gehört und so weiter, dann dachte ich, ja, da kannst du zumindest was zu beisteuern. Mhm. Aber ich sage ja auch, die Ärzte, die konnten nichts dazu sagen. Es gibt ja ganze meterlange Literatur darüber, natürlich. Was ist Nahtoderlebnis? Ist das irgendwas was Übernatürliches oder ist es rein wissenschaftlich erklärbar? Also da streiten sich ja nun die Geister. Und ich glaube, da muss jeder, der das erlebt hat, ganz tief in sich hineinhorchen und für sich die Entscheidung fällen, was das ist. Das Blöde ist eben halt, ich hatte es schon abgeschlossen und vor einem Jahr fing das halt wieder an. Mhm. Also das macht mir ein Problem, weil das glaube ich. Wenn man nachts nicht schlafen kann, das ist irgendwie auch. Und da ist jetzt die Frage, ob dir eine profane psychologische Beratung da helfen kann. Ja. Irgendwie macht es mich jetzt schon, alarmiert mich das, wenn du sagst, das kommt jetzt wieder hoch und du hast Angst vor dem Einschlafen. Da müsste es schon irgendwelche Mechanismen geben, dass du das trainieren kannst, es irgendwie beiseite zu schieben. Ja, ich schlage vor, dass du mal ein paar Worte mit meinem Psychologen sprichst. Ja. Vielleicht hat der eine Idee oder einen Einfall. Ja, okay. Ja? Danke für deinen Anruf, Roland, und alles Gute wünsche ich dir, dass du das loswirst bald. Ja, das ist ja schön. Tschüss. Okay, danke, ciao. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer, unter der ihr uns erreicht. Und das Thema heute Nacht heißt, während ich schlief, und ich frage euch, was ist euch im Schlaf schon passiert? Oder was hat man mit euch im Schlaf gemacht? Und wir dehnen mal den Schlaf aus, das haben wir gerade auch schon gehört, auf Zustände wie Narkose, Koma oder vielleicht sogar Hypnose. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir hier mal gesprochen haben über Hypnose und was man in eine Hypnose vielleicht alles macht oder mit sich machen lässt. Vielleicht habt ihr Erfahrungen und erzählt mir davon. Hier ist Sigrid. Und Sigrid ist 82. Guten Morgen, Sigrid. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Sigrid, ich freue mich, dass du... Ich freue mich, ja. Das ist sehr schön. Du hast auch zu dem Thema jetzt angerufen, während ich schlief. Ja. Was ist passiert bei dir? Ist Folgendes. Also ich gucke ja jeden Abend deine Sendung. Mhm. Und an dem Abend, das war an einem Freitag, genau das Gleiche, Licht ausgemacht, auch gleich eingeschlafen. Ja. Und dann irgendwann wach geworden. Und zwar habe ich oft Wachträume. Mhm. Ja, und ich komme da nicht ganz richtig zu mir. Und ich wollte aber gucken, wie viel Uhr es ist. Dafür musste ich Licht anmachen. Mhm. Und wie ich so in dem rechten Augenwinkel sah ich eine weiße Hand. Eine weiße Hand? Eine weiße Hand. Wo? Und die nahm gerade aus meiner nach die Schublade meinen Geldbeutel. Ach. Und ja, da? Wer gehörte zu der weißen Hand? Der gehörte zu der weißen Hand. Hey, ja, und wer? Und ich habe da nur mal Licht ausgemacht, weil ich ja dachte, die berühmten Wachträume. Ach so. Und es war 3 Uhr. Du hast gar nicht geguckt, nein, zu wem die Hand nein, gehört? Nein. Einfach und Licht wieder ausgemacht? Licht aus und bin auch sofort wieder eingeschlafen. Eine Zeit lang wieder wach geworden durch einen Schlag. Da ist die Haustür zugeflogen mit Kakao. Mhm. Ich denke, aha, mein Enkel heimgekommen, die wohnen, also mein Sohn, die wohnen im Haus hier. Mhm. Und, aber du hast eine eigene Wohnung. Ja, ja. Ja. Mhm. Und nochmal auf die Uhr geschaut, war es 4 Uhr. Ja. Naja, und dann habe ich Tablette genommen, weil ich jetzt endlich wirklich schlafen wollte. Ja. Am anderen Morgen kommt meine Pflegerin, die mich anzieht und sagte, ach, hatten Sie heute Nacht Ausgang? Ihre Flurtür steht auf. Die Flurtür? Und da sagt sie, ach, bei Ihnen ist eingebrochen worden. Hier steht ja überall sämtliche Türen offen und Schränke und Schubladen. Da hast du wahrscheinlich gleich in deine Schublade geguckt. Und dann habe ich da geguckt, ja, klar. Und in der Tat war jemand eingebrochen und hat dich beraubt. Hat es geklaut. Und das war die weiße Hand? Das war diese weiße Hand. Boah. Man kann ja fast schon vom Glück sagen, dass du gedacht hast, das ist ein Tagtraum. Sonst hättest du wahrscheinlich einen Schock gekriegt vor Angst, wenn da ein Mann vor dir gestanden hätte. Ja, ja. Ach du lieber Gott. Was hat er geklaut? Also er hat jetzt nur eben diesen Geldbeutel und aus einem Schmuckkästchen von meiner Mutter noch eine Kette und eine Brosche. Und was war in dem Geldbeutel? Wie viel Geld war da drin? 5 Euro. Ach, 5 Euro. Na gut, das und war kein Problem. Meine Papiere aber alle. Ach ja. Und dann kam morgens die Polizei, Kripo. Die haben alles aufgenommen. Ja, die haben natürlich nicht gefasst. Wie war der Verbrecher denn in die Wohnung reingekommen bei dir? Unsere Haustür schließt sehr schlecht. Mhm. Und wenn man da nicht besonders aufpasst, dann ist die offen. Und ich habe leichtsinnigerweise meinen Korridorschlüssel draußen hängen. Oh je. Und da hat er ja leichten Eingang gehabt. Ich verstehe. Die Haupttür war vielleicht offen oder war leicht zu öffnen und dann hing dein Schlüssel auch noch außen. Ja. Und dann war er bei dir. Glaubst du, dass das jemand war, der dich und die Verhältnisse im Haus kannte? Also, ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wer es sein könnte. Mhm. Was ist denn daraus geworden? Die Polizei hat dann alles aufgenommen? Ja, gar nichts mehr. Nur 4 Wochen später lag im Briefkasten mein Geldbeutel unversehrt mit den Papieren. Nur die 5 Euro waren weg. Die waren weg. Na gut, aber du hast deine Papiere wieder. Das ist ja schon mal sehr wichtig und wertvoll. Ja. Boah, da hast du aber wahrscheinlich... Das ist meine Geschichte, die wollte ich mal erzählen. Ja, aber da hast du wahrscheinlich im Nachhinein richtig einen Schreck und Angst gekriegt. Nein. Ja, wie kommt das? Ich habe das irgendwie ziemlich auf die leichte Schulter genommen. Ich weiß jetzt nicht. Na, ich hoffe aber, dass du jetzt besser die Türen zuschließt. Das kannst du aber sicher sein. Ja, ja, das mache ich. Aber dann war der Einbrecher ja noch nett, dass er deine Papiere zurückgeschickt hat. Ja, und ja. Für die 5 Euro hat er sich eine Flasche Bier gekauft oder ein paar Flaschen Bier. Sollte ihm geschmeckt haben. Also, die Türen sind gut zugeschlossen und du hast keine besondere Angst jetzt. Nein. Ja, das ist doch dann gut. Ja. Dann ist die ganze Sache ja doch noch glimpflich ausgegangen. Ja, eben. Ja. Man hört ja schon schlimmere Sachen. Ja, ja, ja, ja. Sigrid, ich freue mich, dass du uns die Geschichte erzählt hast. Ja, bleib uns treu. Das werde ich und mach du so weiter. Das werde ich auch. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Sigrid, ciao. Tschüss. So, und jetzt geht es weiter mit der Monika. Und die Monika ist 54. Guten Morgen, Monika. Ja, guten Morgen, Domian. Monika. Was hast du im Schlaf erlebt? Ja, im Schlaf ist eigentlich daneben gegriffen, sondern das ist ein Nahtoderlebnis durch ein schreckliches durch einen schrecklichen Tumor in meinem Kopf. Ich bin auf meinem 6. Geburtstag blind aufgewacht. Mhm. Und dann haben meine Eltern natürlich alles in Bewegung gesetzt, mich in eine Klinik geschafft. Du hattest vorher als Kind nichts gemerkt von dem Tumor? Nein, gar nichts. Ich bin sehend ins Bett und blind aufgewacht. Das ist ja grauenhaft. Kann man so sagen, ja. Also ich wusste auch nicht, ich hatte auch Orientierungsschwierigkeiten. Ich habe also morgens nach meiner Mutter gerufen, sie möchte mir doch bitte Licht anmachen, ich müsste zur Toilette. Und sie meinte nur zu mir, ich soll mich nicht so anstellen, es sei taghell und ich wüsste ja, wo die Toilette ist. Und du warst vollkommen erblindet? Vollkommen. Es war ganz dunkel? Alles dunkel. Komplett. Und dann habe ich meine Mutter wieder gerufen, bis ihr dann bewusst wurde, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Ist dann zu mir gekommen, hat mich dann auch gleich auf den Arm genommen, weil sie merkte, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Mhm. Und hat dann alles in Bewegung gesetzt, mich zu Ärzten geschafft. Ich bin also zu mehreren Ärzten geschafft worden. Ich habe also heute noch diese Gerüche dieser, dieser Arztpraxen in mir, wo ich dann auch natürlich Angst hatte. Logisch, habe ich heute noch Angst vor. Ja. Und bis letztendlich ein Arzt sagte, wir müssen zur Uniklinik nach Düsseldorf. Mhm. Dort hat mich ein Professor Hübendahl empfangen und hat dann an mir einen Versuch gestartet, den Kopf zu öffnen. Und damals, vor 46 Jahren, war ja noch nichts anderes möglich, als nur mal nachzuschauen. Mhm. Da gab es noch keine operativen Möglichkeiten, in der Nähe eines Gehirns zu operieren, sondern der Versuch mit 3 Tiefenbestrahlungen am offenen Kopf, mich zu heilen. Ach, der hat die Schädel... Schädel war auf und ich war an Schläuchen angeschlossen und lag da mit offenem Schädel in meinem Bett. Und dann hat man dich bestrahlt? Dann hat man mich 3-mal bestrahlt. Also das war wahrscheinlich für die damalige Zeit hochriskant und... Absolut. Meine Augenärztin hat vor einigen Jahren zu mir gesagt, die kannte meinen Professor, sie war dort als Studentin tätig. Mhm. Und hat gesagt, ich wäre eines der wenigen Kinder gewesen, die das überlebt hätten. Konntest du denn danach wieder sehen? Ein halbes Jahr später konnte ich wieder sehen. Also hast du dem Professor das zu verdanken? Ja. Ich habe ihn auch nochmal wieder getroffen. Mhm. Und zwar habe ich einen Freund gehabt, dessen Bruder war blind. Und ich konnte nicht verstehen, warum man ihm nicht helfen konnte. Mhm. Und dann habe ich meinem Professor, ich habe meine Eltern gefragt, wer das war, habe meinem Professor dann einen Brief geschrieben, den ich auch beantwortet bekam, inklusive Taxischein, dass ich doch mit dem Bruder meines Freundes kommen würde und er würde sich das Ganze ansehen. Und was ist daraus geworden? Und daraus ist leider geworden, dass man ihm nicht mehr helfen konnte. Ja. Aber für mich war es so, als wenn ich auf den lieben Gott treffe. Also dieser Mann ist was ganz Wichtiges in deinem Leben, dieser Absolut. Professor. Der wahrscheinlich jetzt verstorben schon ist. Dieses Erlebnis, was ich da hatte. Genau, erzähl das mal. Ja, genau. Ich hab immer gedacht, ich habe einen Traum, der mich unheimlich beschäftigt. Als ich dann 13, 14 war, auf einer höheren Schule, haben wir im Unterricht das Buch von Elisabeth Kübler-Ross durchgenommen, Ein Leben nach dem Tod. Die große Vorreiterin aus der Palliativmedizin. Ganz genau, ganz genau. Und da habe ich dann gemerkt, dass da eine Geschichte vorkam, die meiner haargenau ähnelte. Und dann habe ich einfach mal so überlegt, Mensch, du warst eigentlich auch weg vom Fenster während dieser ganzen Geschichte, weil ich immer gedacht habe, das ist ein Traum und dann wurde es auf einmal Realität. Habe mich natürlich sehr damit beschäftigt. Mhm. Was war denn das für ein Traum? Beschreib das mal. Also ich habe mich als junges Mädchen in einer weißen OP-Kluft auf einem Tisch liegen sehen mit ganz vielen Menschen drumherum. Mhm. Ich habe weder einen weißen Tunnel, noch irgendwie ein weißes Licht, noch schwarze Engel, noch sonst was gesehen. Ich war schwebend in diesem Raum und habe alles beobachten können. War das ein gutes Gefühl? Ja, erleichternd. Ja. Weil ich denke mal auch, und ich habe da mal so ein bisschen nachgeforscht, ich denke, das hat auch damit zu tun, dass man dem Leid entflieht. Mhm. Also, man leidet ja in dem Moment nicht mehr. Ja, also du hast dich dann so gesehen, wie du es gerade beschrieben hast. Und wie ging dieser Traum dann weiter? Ja, der wurde abrupt abgerissen. Ich hatte fürchterliche Angst. Ich hatte also wirklich fürchterliche Angst und wusste auch gar nicht, was mit mir geschah, bis ich dann wieder in mir war. Ich wollte da gar nicht mehr hin. Also du wolltest eigentlich dahin, was man Jenseits nennt. Ja, genau. Also, genau. Ist das oder dir, da bleiben, wo ich gerade war. Wo du warst, ja. Also ist das eine ganz andere Empfindung als die, von der Roland vorhin erzählt hatte, richtig, der die schwarzen richtig. Engel gesehen hat? Nee, habe ich gar nichts von gesehen. Mhm. Noch nicht mal ein weißes Licht, wie viele da reden und was weiß ich, gar nichts. Aber da du das mit einem guten Gefühl verbindest, müsste doch bei dir es eigentlich so sein, dass du keine Angst vor dem Tod hast. Habe ich auch nicht, überhaupt nicht. Mhm. Ich habe nur Respekt davor, wie man stirbt. Natürlich, ja. Ne? Mhm. Aber vor dem Tod selbst überhaupt nicht. Mhm. Ich habe auch jetzt schon alles festgelegt, wie das mal wird, wenn ich mal nicht mehr bin. Meine Kinder sind zwar mit dieser Methode nicht ganz einverstanden, aber ich denke, dass sie das doch machen, wie ich das schriftlich festgelegt habe. Was ist das für eine Methode? Das ist, dass ich ganz einfach in die Niederlande möchte. Ja. Dort gibt es ein Krematorium, da wird man ganz toll verbrannt. Ja. Und da gibt es einen Park, wunderschön mit einem Wasserlauf, wo ich gerne hingestreut werden möchte. Ah ja, okay, das darf man da. Ja. Mhm. Ja. Ich habe mich da also auch schon erkundigt, habe da auch schriftlich was festgemacht. Die sagen auch, also selbst, sie sind ja nicht dabei, wenn die Asche verstreut wird. Mhm. Sie wissen also auch nicht, ob die Asche mitgenommen wird. Okay. Ne? Also das ist denen eigentlich egal. Ja, das habe ich so auch schon gehört, ja. Ne? Nochmal zu deiner Gesundheit. Ich habe zu meinen Kindern gesagt, wenn ihr mich mitnehmt, dann tut mich bitte in eine Eieruhr. Ihr kriegt nie die richtigen Eier. Sag mal, Monika, du hast in Gott sei Dank damals dein Augenlicht wiedergefunden. Bist du denn dann grundsätzlich gesund geworden nach dieser Behandlung? Meine Hirnanhangdrüse ist also beschädigt. Mhm. Musste also auch behandelt werden, um Kinder zu kriegen, weil dieses Gelbkörperhormon dann einfach nicht produziert wird. Ja. Aber das hat ja Gott sei Dank geklappt. Ich habe 2 gesunde Kinder. Ah, wunderbar. Das heißt, damit konnte man sich arrangieren mit den Misslichkeiten. Genau. Gibt es denn noch andere Nachwirkungen aus diesem Nahtoderlebnis? Ja, auf jeden Fall. Ich bin vom Beruf Projektmanagerin und ich musste durch eine harte Schule. Und da gab es unter anderem in der Kommunikation das Thema der Sinne. Der Sinne. Und der Sinne, genau. Und dieses Thema habe ich mir zum Prüfungsobjekt gemacht. Und zwar das Riechen, Hören, Sehen und Erahnen mancher Dinge. Mhm. Und weil ich heute immer noch besonders gut höre, vieles erkenne, was andere gar nicht erkennen. Selbst wenn Werbung läuft, sehe ich Dinge, die gar nicht im Vordergrund stehen, sondern im Hintergrund. Mhm. Ich beobachte alles viel intensiver. Kann es sein, dass diese Erfahrung vielleicht so etwas wie so einen kleinen sechsten Sinn bei dir geschärft hat? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe sowieso so ein Level dahin, also ich bin auch davon überzeugt, dass mein Großvater, zu dem ich eine unheimlich innige Beziehung hatte, sich von mir an seinem Todestag verabschiedet hat. Mhm. Und zwar bin ich morgens erwacht, als man mir die Füße anfasste und keiner war da. Mhm. Und an dem Morgen, da war ich 9 Jahre alt, ist mein Großvater gestorben. Mhm. Ich habe also auch Angst gehabt, habe steif gelegen wie ein Stofftier, weil ich Angst hatte, was tut sich da unter meiner Bettdecke. Mhm. Und dann habe ich irgendwann den Mut erfasst, die Bettdecke weggeschlagen und da war niemand. Aber es hat mich definitiv jemand angefasst. Die Frage ist dann, warum packt der Opa, der dich sehr gemocht hat und dich geliebt hat, der hat sich von mir verabschiedet. An die Füße, dann wusste er doch, dass du dich erschreckst. Irgendwo musste er ja anfassen. Denke ich mir einfach. Man weiß ja auch nicht, ob Tote dann so denken. Ich kann dir das auch nicht sagen. Nein. Aber das hört man ja wirklich oft, dass Menschen das Gefühl haben, ein Toter verabschiedet sich. Ja, genau, genau. Ja. Also dieses Gefühl habe ich wenigstens, dass es so war. Und das ist auch, ich sag mal, auch wenn es nicht so war, aber es ist ein schönes Gefühl. Also du wirkst ganz entspannt mit dem, was du da erlebt hast. Ja. So soll es auch bleiben und ich hoffe, dass die Niederlande noch lange auf dich warten. Ja, wir schauen mal. Ne? Aber man muss drüber nachdenken. Mein Erlebnis ist ja auch, mir hat irgendjemand mal eingebläut, ich werde nur 63. Und ich warte auf mein 63. Lebensjahr. Und wenn ich nur 63 werde, ist es gut. Wenn nicht, dann feiere ich den groß. Wer sagt denn sowas? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es von Kind an in mir. Bitte? Ich habe es von Kind an in mir, dass ich nur 63 Jahre alt werde. Na, das ist ja kurios. Ja. Ich hoffe, dass das einfach eine Täuschung ist. Ja, wenn es eine Täuschung ist, wird das ganz groß gefeiert, als würde ich 60. Wir drehen einfach mal die Zahl um. Du wirst 96. Ja, okay. Ne, so ist es. Liebe Monika, alles Gute wünsche ich dir. Ja, und mach weiter so, Domian. Dankeschön. Ich schaue fast jede Nacht deine Sendung. Das ist schön, das freut mich. Alles Gute. Alles klar, tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Äh, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen lachen. Ich habe gesagt, 63, wir drehen die Zahl mal rum. Das ist ja dann nicht 96. Das war eine Fehlschaltung, Entschuldigung. Eine Fehlschaltung im Gehirn. Aber 96 ist doch ein guter Wunsch für Monika, dass sie Monika möge 96 Jahre alt werden. So sagen wir es ganz einfach. Hier ist Özkan und Özkan ist 22. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Herr Domian. Ja, ja. Herr Özkan, guten Morgen. Ja. Mein Lieber, du hast auch angerufen zu unserem Thema. Ja, genau. Also ich sag mal ganz kurz und knapp, ne, weil ich will jetzt nicht um den heißen Brei reden. Ja. Ne? Also ich habe Probleme wirklich halt nachts meistens zwischen 3 und 4 Uhr, wenn ich im Bett liege, dass ich dann sozusagen halt nicht kontrollieren kann, wann ich auf Toilette gehen muss. Mhm. Und sozusagen das Bettlaken versaut ist. Ah, das heißt, geht's um den Urin oder geht's ums große Geschäft? Also es geht wirklich um das große Geschäft, sag ich mal. Und das ist jede Nacht so? Ja, zwischen 2 bis 3 Mal. 2 bis 3 Mal in der Woche, oder wie? Genau, und das Komische ist, es ist mal wirklich zwischen 3 und 4 Uhr nachts. Und dann wachst wachst du auf und bemerkst das, oder wie kann ich mir das vorstellen? Also es ist nicht so, dass das ganze Bett lang versaut ist, sondern also ich merke wirklich, dass ich dann halt sozusagen nicht kontrollieren konnte, wann ich auf Toilette gehen musste. Mhm. Zwischen 3 und 4 Uhr, sagst du? Ist das so? Ja, genau, zwischen 3 und 4 Uhr. Und wie lange hast du das schon? Also ehrlich gesagt, ich kann das so fast 2 Jahre, ja. Fing das plötzlich an? Davor hatte ich Magenprobleme, dann bin ich halt zum Arzt gegangen, zum ganz normalen Hausarzt. Mhm. Der hat mir dann halt ganz normale Magentabletten gegeben, die meine Mutter auch benutzt. Und ja, eine Zeit lang ging es gut. Ja, und dann wurde es plötzlich schlimmer. Ja. Ja, und danach habe ich mich auch wirklich nicht mehr getraut, zum Arzt zu gehen. Da habe ich mir gedacht, naja, da muss ich ja mit dem Schicksal leben und ja, irgendwie die Sache selber auf die Kette kriegen. Ne? Ich muss jetzt mal ganz, ganz konkret fragen, damit ich mir das vorstelle. Ist das nur so ein bisschen, was rauskommt oder schon eine ordentliche Ladung? Also eine ordentliche, ja, hört sich jetzt so scheiße an. Ja, also, man muss ja drüber reden. Ja, also es ist wenig. Also es ist jetzt nicht so, dass man halt ganz normal aufs Toilette gehen muss, aber ich merke das schon selber. Ja. Du bist, das ja sehr unangenehm. Problem ist auch, ich rede auch mit keinem darüber jetzt. Also ich habe jetzt wirklich meinen Mut zusammengefasst, mal jetzt irgendwie muss ich ja die Sache mal einer Person erzählen. Ja, und verstehe ich, dass einem das peinlich ist. Genau. Lebst du alleine oder in der Familie noch? Meine Familie hat ein 2-stöckiges Haus. Mhm. Und ich habe sozusagen eine eigene Etage. Das war jetzt nicht viel, 60 Quadratmeter, also sozusagen halt für mich die Etage. Ne? Ja, das heißt, du musst dann fast täglich deine Bettwäsche wechseln. Oder wie? Ja, was heißt wechseln, ne? Also die Bettwäsche, ich mache das immer so, ne, dass ich sozusagen diese Zebra-Rollen nehme. Mhm. Weil das ist ja nicht so, dass ich wirklich sozusagen, wenn ich das mal jetzt auf Deutsch sagen darf, das Bettlaken voll scheiße. Mhm. Es ist nur so ein bisschen und dieses Papier legst du dann unter oder stopfst du das irgendwie in die Unterhose oder den Schlafanzug? Also unter meine, unter meinen Po, ne? Mhm, ja. Genau, also sozusagen, dass alles im Rahmen bleibt. Ja. Natürlich, manchmal ist es so, dass das Bett lang dann versaut ist, ne? Passiert mir zwar jetzt nicht oft, dann schmeiß ich einfach weg, weil ich will das auch jetzt nicht in die Wäsche reintun oder meine Mutter singt, dann fragt die, was hast du? Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Das muss das wäre mir also, das wäre mir also richtig unangenehm. Mhm. Also meine Kollegen, sogar meine Freundin weiß halt nicht mal. Schläfst du in einer Schlafanzughose oder in der Unterhose oder hast du gar nichts an? Ich schlafe dann immer wirklich, also mit Boxershort, ne? Boxershort, okay, dann musst du den musst du ja waschen dann jeden Tag. Das Problem ist, ich mache das immer so, dass ich dann die Boxershort wegschmeiße. Da hole ich mal vom Flohmarkt diese 10er-Packs für 3,99. Oh, das war ein teurer Spaß, jeden Tag wegschmeißen? Ja, das ist ja eigentlich das Problem, also was mich stört, also immer dieses Geheimtuerei und dann halt. Ja, ich wollte sagen, es ist alles total heimlich, musst du das machen. Du sagst, deine Freundin weiß es auch nicht. Wie geht denn das, wenn deine Freundin bei dir übernachtet? Wie funktioniert das? Ja, ich mache das immer so, dass ich dann halt bei der gar nicht übernachte. Also, dass ich dann sozusagen, wo ich dann denke, aha, ich bin jetzt müde, dann sage ich halt, mein Leid, Schatz, dann ich habe morgen Frühschicht. Und hat sie bei dir auch noch nicht übernachtet? Doch, schon. Also, ich mache das immer so, dass ich mir sozusagen einen Wecker stelle, wirklich, ne, um 2:30, dann auf Toilette gehe sozusagen, ne, und dann sozusagen, das ist halt so eine Umstellung des Lebens, also, was mir auch so schaffen macht, sag ich mal, ne. Mhm. Eine Zeit lang, sag ich mal, so 1-2 Tage denke ich mir, wow, endlich habe ich den Scheiß hinter mir, kommt nicht mehr, und dann denke ich mir dann halt, wow, jetzt habe ich schon wieder den Scheiß. Das ist ja nicht mal in regelmäßigen Abständen. Manchmal ist halt ein Montag, dann habe ich bis Mittwoch nichts, dann habe ich wieder dieses Problem und dann mal Sonntag. Also ich will nochmal zurückgehen in die Zeit, Özkan, als das angefangen hat. Gab es da irgendein schlimmes Ereignis in deinem Leben, das dich vielleicht sogar geschockt hat? Was heißt geschockt? Also ich hatte mal früher so einen Kollegen, ne? Albaner, und der wurde halt sozusagen abgeschoben und das war halt mein einziger richtiger Freund. Und ja, und dann fing das halt mit den Magenproblemen, weil dann wollte ich auch jetzt, ja, wie soll ich das sagen, halt, ich habe halt mit diesem Freund immer jeden Tag was unternommen, viele Ereignisse, und plötzlich dann war der Kontakt weg, der wurde dann abgeschoben. Ja, und dann, also das war schon so ein, das war auch die Zeit, wo ich halt Probleme im Abi hatte, weil ich kam mal von Realschule aufs Gymnasium, ich habe dann nie gepackt, weil ich war auf so einer Schule, sag ich mal, wo nur so Ausländer waren, ich sag mal jetzt keine Kanaken so, ne, also wegen der Aussprache jetzt, also Ausländer, wo halt jeder jeden kannte, da waren wir auf einer Schule, so, sag ich mal, halt so reiche Kinder waren. Okay. Die haben mich dann sozusagen ausgegrenzt. Ja. Ja, und dann haben immer gesagt, ja, du siehst aus wie ein Krimineller, bla bla bla. Und da habe ich halt so ein Mädchen kennengelernt, mit der ich mich auch wirklich gut verstanden habe, so eine Natalie. Ja, und dann, ja, habe ich dann mal gefragt, warum sie mich nicht zum Geburtstag eingeladen hat, weil ich habe mich wirklich mit der gut verstanden, wir haben immer zusammen gelernt in der Bücherei. Ja, und dann hat die gesagt, ja, meine Eltern wollen das auch nicht, dann, das wird dann immer zu viel, weil, ja, also, war ich dann einsam. Da war schon, eine bewegte Zeit, kann man so sagen. Ja, genau, und das war halt auch die Zeit, wo mein Kollege abgeschoben war, und dann war ich halt sozusagen immer nur Schule, Lehrer, versuchen, irgendwie Abi zu kriegen, habe ich auch gar nicht geschafft. Also Özkan, erstmal vorab nochmal, dafür muss man sich nicht schämen. Das ist in irgendeiner Form eine Erkrankung, die vielleicht sogar rein seelische Ursachen hat. Das weiß ich aber nicht, aber es kann durchaus sein. Also es ist ja nicht so, dass ich ja nichts dagegen unternommen habe. Also ich war auch bei einer Heilpraktikantin, ich weiß nicht, die ist auch wirklich im Kreis Recklinghausen bekannt, namens Zongel Malesch. Bei der war ich ja auch, aber ich fand das einfach, das war nur eine Abzockerei. Also ich habe wirklich geblecht und... Gut, da kann man jetzt, dazu jetzt nichts sagen, die wollen wir jetzt nicht schlecht reden, vielleicht hat es einfach nicht so funktioniert. Nein, ich finde, Özkan, dass du musst dringend zum Arzt. Du musst dringend zu einem Arzt. Ja, also ich habe... Du musst zunächst mal zu einem inneren Mediziner, das körperlich erstmal alles... Also ich habe da im Internet recherchiert. Also ich habe im Internet recherchiert, da gibt es so einen privaten Arzt in Düsseldorf, der sich halt mit der Sache halt gut auskennt, aber ich habe Erfahrungsberichte gelesen, dass halt sozusagen der Schließmuskel halt operiert werden muss und dass auch Risiken hat, dass es mal platzt und... Ja, nur langsam. Lies nicht alles, was vielleicht gar nicht für dich zutrifft. Erstmal solltest du dich untersuchen lassen und dann soll erstmal eine Diagnose gestellt werden von einem Arzt. Was dann mit dir geschieht, ist erstmal auf einem anderen Blatt. Ja. Also lass mich nochmal sagen, ich finde, dass du zum Internisten musst, der dich richtig durchcheckt mal. Es kann ja durchaus sein, dass da körperlich gar nichts ist bei dir. Das habe ich fast so im Gefühl, aber ich weiß nicht. Bei mir ist das wirklich so, auch wegen meinem Beruf, also dass das wirklich vom Stress kommt. Ja, so, das wollte ich jetzt als Zweites sagen. Wenn das wirklich körperlich keine Ursache hat, dann musst du zu einem Psychotherapeuten gehen. Also ist gar nicht die Sache, sondern vom Körper her, sondern eher von der Psyche. Ja, das kann durchaus sein. Aber das heißt, du musst es erstmal körperlich abklären lassen. Quäl dich nicht so lange damit rum. Geh zu einem Arzt und lass dich untersuchen. Du bist 22, ne? Hast du gesagt? Ja, genau. Das musst du von, das musst also du. Ich arbeite halt in so einer Industrie, da haben wir auch so ein, sag ich mal, wenn ich das so direkt sagen kann, so ein Firmenarzt. Und ich hatte ihn auch mal darauf angesprochen, da habe ich aber natürlich nicht gesagt, dass ich das war, sondern ich habe einem Kollegen so ganz cool erzählt, dass er halt sich in die Hosen macht, abends, also nachts beim Pennen, mhm, und dass er halt überlegt, sich einen Pampers umzubinden und so weiter und so fort. Mhm. Dass er einfach gesagt, ja, da soll er halt zum Heilpraktiker gehen. Ach, das ist Quatsch. Nein. Wie gesagt, ja, also unser Chefarzt, der hat uns auch von dieser halt, wo ich gesagt habe, dieser Song will aus Kreis Recklinghausen. Ja, du wenn du jetzt, ich weiß es nicht, ich habe es gerade gar nicht richtig verstanden, du bitte sag den Namen nicht immer so. Wir wollen die Frauen nicht schlecht machen. Vielleicht ist das eine gute Heilpraktikerin, die hat nur dir in diesem einen Fall nicht helfen können. Also, das wollen wir mal ganz klarstellen. Ja, okay. Also, nochmal. Arzt und dann Therapeut, Psychotherapeut. Und wir rufen dich jetzt nochmal an. Also, du bist der Meinung. Jetzt ist er weg, aber wir rufen ihn gleich nochmal an wegen der Nachbetreuung durch unseren Psychologen. So, jetzt geht es weiter. Jetzt haben wir gerade hier ein kleines Problem. Ich frage mal meine Regie, wen haben wir jetzt? Nicole ist jetzt dran. Entschuldigung, kleiner technischer Defekt. Herr Nicole, hallo, hörst du mich? Ja. Ah, das ist sehr schön. Nicole, du hast auch angerufen zu unserem Thema, während ich schlief. Genau. Ja? Warum? Was ist bei dir passiert? Während ich geschlafen habe, bin ich halt abends aufgestanden, weil mein Hund gebellt hat. Mhm. Und ich wollte dann gucken gehen, was los war. Mhm. Und dann habe ich nur gesehen, dass er die ganze Zeit in der Badewanne rumgesprungen ist. Der Hund? Ja, In der Badewanne? Ja, in der Badewanne. Ja. Und immer wenn das war, dann stimmte irgendwas nicht. Wie, der Hund ist in die Badewanne hineingesprungen? Ja. Und bellte. Aber da war natürlich kein Wasser drin. Nein, ein Pudel, ein Zwergpudel, ein ausgewachsener. Ja, und auf jeden Fall, dann stimmte irgendwas nicht. Und dann bin ich einmal durchs Haus gegangen und habe geguckt, ob mit meinen Geschwistern alles okay ist. Mit meinen Geschwistern war soweit alles okay. Die haben tief und fest geschlafen, man hat die Atmen hören und alles Mögliche. Sind die jünger, deine Geschwister? Ja. Ich habe 2 jüngere und 2 ältere. Ah ja, okay. Und die Eltern, wo waren die? Ja, das ist auch so eine Sache. Wir sind von jedem, also wir haben jeder unterschiedliche Väter. Okay, aber es war kein Erwachsener im Haus? Nur meine Mutter. Die Mutter? Okay. Noch. Ja. Dann bin ich zu meiner Mutter gegangen und wollte gucken, ob mit der alles gut war. Ja, und dann habe ich halt gemerkt, dass die ganz kalt war. Und dann habe ich mir dabei aber nichts gedacht und bin dann wieder hochgegangen, bis der Hund dann nochmal gebellt hat. Dann bin ich wieder zu meiner Mutter, habe das Licht angemacht und dann habe ich gesehen, dass sie tot war. Und dann habe ich den Krankenwagen angerufen und dann hat der zu mir gesagt, ja, dass sie schon länger tot ist. Also, weil wir sind immer um 7 Uhr ins Bett gegangen und ja, das war da so gegen 3-4 Uhr auf. Um wie viel Uhr war das? Um 3-4 Uhr ungefähr. 3-4 Uhr. Um 7 Uhr geht ihr schon ins Bett? Ja, weil meine größere Geschwister und ich, wir hatten halt ordentlich so eine leichte Vergangenheit. Wir mussten schon mit Kindheit, also mit 10 bin ich das erste Mal arbeiten gegangen. Mit meinen Geschwistern zusammen und deswegen sind wir mal um 7 Uhr ins Bett gegangen, weil wir eigentlich um 4-5 Uhr aufstehen müssen, damit wir los zur Arbeit müssen. Das ist aber jetzt noch ein ganz anderes ernstes Thema, wenn du mit 10 Jahren arbeiten musstest. Aber lass uns erstmal sprechen über deine Mutter. Deine Mutter war dann verstorben. Sie war tot. Ja. Wie lange liegt das zurück jetzt? 3 Jahre. 3 Jahre. Und es kommt mir immer noch so vor, als wäre es gestern gewesen. Das muss doch für du warst dann ja erst 13 Jahre alt. Das muss ja ein ungeheurer Schock für dich gewesen sein, da die tote Mutter das zu finden. Bitte? Das war es auch. Also ich wusste auch gar nicht, wo ich sie dann tot da liegen gesehen habe, wusste ich gar nicht, was ich machen sollte, weil ich glaube, kein 13-jähriges Mädchen weiß, was ich machen soll, wenn die Mutter da tot liegt. Nicht ansprechbar, keine Atmung und so. Hast du denn deine Geschwister gleich wach gemacht? Die sind dann von alleine irgendwann aufgestanden, warum auch immer. Und die wollten dann halt sofort zu meiner Mutter ins Zimmer. Und da habe ich gesagt, nein, und habe dann Schränke vor ins Zimmer gestellt. Ein was? Schränke, Schlafschrank und so. Ja, hast du vor die Tür gestellt? Ja, damit die nicht reinkommen, weil die das nicht sehen sollten. Und ist das gelungen? Ja, klar ist das gelungen. Naja, hätte ja sein können, dass sie die Tür trotzdem mit Gewalt aufgeschoben hätten. Wer hat denn dann, das habe ich gerade nicht verstanden, wer hat denn dann den Krankenwagen benachrichtigt? Ich habe das vom Zimmer aus gemacht. Ja. Also von dem Zimmer, wo ich dann halt eingesperrt dran war. Mhm. Aber du warst in dem Zimmer doch eingesperrt mit deiner Mutter. Und mit dem Hund. Und mit dem Hund. Mhm. Wieso, ja. Nochmal zu dem Hund, wie merkwürdig, wieso springt der Hund in eine Badewanne, wenn irgendwas nicht stimmt? Das hat er auch gemacht, wo meine kleine Schwester den ersten Fieberkrampf in der Nacht bekommen hat. Das ist ja sonderbar. Ja. Weswegen und an was ist deine Mutter gestorben? Herzinfarkt, also Herzstillstand. Mhm. Wie alt ist deine Mutter geworden? 43. 43? Ja. Ich muss immer so ein bisschen wiederholen, weil ich dich schlecht verstehe. Ach so. Ja, die Leitung ist nicht so sehr gut. Nun liegt das ganze 3 Jahre zurück. Wie nah ist das dir? Wie denkst du daran noch an diesen Vorfall? Also mir kommt das immer noch so vor, als wäre es gestern gewesen. Als würde ich jetzt in meinem Bett liegen und jeden Augenblick den Hund hören. Mhm. Das ist ehrlich so, dass ich manchmal tagelang und nächtelang nicht schlafen kann deswegen. Ja, dann ist ja eure Familie wahrscheinlich völlig auseinandergebrochen, nachdem die Mutter tot war. Ja, meine kleine Schwester Nadine, 5 Jahre alt, die ist zu ihrem Vater gezogen. Mhm. Also die war damals 5, die ist jetzt 8. Dann meine kleine Schwester Ronja, die ist jetzt 13, die war dann 10. Die ist in einer Pflegefamilie gekommen. Mhm. Ich bin dann ins Heim gekommen. Hab dann 3 Jahre darum gekämpft, gegen den Jugendamt, dass ich in einer Pflegefamilie komme, was ich jetzt auch geschafft habe. Mhm. Dann meine große Schwester Jenny, die ist jetzt 18 geworden. Mhm. Die hat bei meinem Vater gewohnt, aber da ging das gar nicht gut. Also die ist da jetzt auch ausgezogen, die ist jetzt zur Oma gezogen. Also richtig Turbulenz in eurem Leben. Ja, und mein Bruder Sascha, der ist halt auch zu meinem Vater gezogen, aber der wohnt da jetzt auch nicht mehr. Was ist denn aus dem Hund geworden? Ja, der Hund, der ist vor einiger Zeit gestorben, vor nicht mal einem Monat. Und bei wem hat der dann noch gelebt bis zum Schluss? Bei meiner kleinen Schwester, die hängt da so dran. Also bei meiner ganz kleinen Schwester Nadine, ja. Also der Vater, der wohnt auf dem Bauernhof und da. Sag mal, Nicole, jetzt, das ist zwar nicht so das Thema unserer Sendung, aber ich möchte dich trotzdem fragen, weil du es gerade angedeutet hast und ich das so ungeheuerlich finde. Wo musstet ihr denn oder du im Alter von 10 Jahren arbeiten gehen? Und in einer Welpenvermittlung. In was? In einer Welpenvermittlung. In einer Welpenvermittlung? Mit meiner Mutter zusammen. Wir mussten da immer die Hunde ausmisten oder und manchmal mussten wir auch so. Also deine Mutter hat euch da mit hingenommen oder hat euch da hingeschickt? Nein, sie hat uns mitgenommen. Mit 10 Jahren, da musstet ihr dann auf die Welpen aufpassen und mit denen euch beschäftigen. Ja, die füttern und halt ausmisten. Und wenn Kunden gekommen sind, mussten wir halt ganz schnell immer in den Hinterraum. Ich verstehe. Also alles sehr kompliziert in deinem Leben schon bisher gewesen. Das tut mir sehr leid, Nicole. Vor allen Dingen dieses Erlebnis ist natürlich ein so einschneidendes Erlebnis, das wirst du ja dein ganzes Leben in Erinnerung haben, die Mutter tot zu finden. Ja, ich habe auch jeden Abend das Bild vom Kopf, wie sie dazu lag. Weißt du, mir tut das ein bisschen leid, dass wir es nicht weiter intensiv sprechen können, weil die Leitung wirklich immer zu weg fällt und ich dich nicht gut verstehen kann. Aber wir werden dich jetzt gleich nochmal anrufen. Das heißt, mein Psychologe, der Henning, ruft dich an und dann habt ihr mehr Zeit im Hintergrund, hoffentlich auch mit einer besseren Leitung zu sprechen. Okay? Okay. Danke für dein Vertrauen und ich wünsche dir alles Gute und vielleicht können wir dir gleich noch ein paar gute Ratschläge geben. Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, wir haben 1.44 Uhr und ich bin jetzt verbunden mit der Helga. Und Helga ist 73. Guten Morgen, Helga. Ja, guten Morgen, Domian. Helga. Meine Mitarbeiter haben mich ja schon sehr nett begrüßt. Vielen Dank. Das ist sehr schön. So muss es sein. Das freut mich. So, du hast zum Thema angerufen, im Schlaf passiert oder während ich schlief. Ja, genau. Und das ist bei mir schon Jahrzehnte her. Ich war damals in der ersten Klasse in der Schule, also schon sehr lange her. Ja. Aber das ist ein Thema, was mich immer noch begleitet. Wir hatten damals ein Fest und der Vetter von meiner Mutter mit seiner Frau und mit einer kleinen Tochter, die waren auch Gäste. Mhm. Und da der Platz nicht gereicht hat, hat meine Schwester und ich mit diesem Vetter von meiner Mutter und seiner Frau im Schlafzimmer in Ehebetten geschlafen. Ihr alle in einem Ehebett? Ja, in Doppelbett. Aber das trotz Doppelbett waren da viele Menschen? Ja, vier. Meine Schwester und ich und dieser Vetter mit seiner Frau. Wie alt war der Vetter damals? Oh Gott, ja, der hatte eine kleine Tochter. Ich weiß nicht, der war sicherlich 40. 20 Jahre älter mindestens. Ja, okay. 20, mhm. Vielleicht auch 30. Ja, okay. Als Kind hat man, das sind das alte Leute. Ja, ne? Ja. Das stimmt, ja. Ja, und in der Nacht auf jeden Fall, ich weiß genau, die Frau von meinem Vetter hat neben mir gelegen, innen, mhm. Meine Schwester außen und dieser Mann auch außen. Mhm. Und an der anderen Seite halt. Und ich bin in der Nacht wach geworden, weil mir etwas am Bein hochkrabbelte. Mhm. Und ich wusste nicht, was das war. Ich habe mich erst was ist das? Und dann habe ich gemerkt, dass ich in meiner rechten Hand etwas hatte, was sehr groß war. Und ich habe daran rumgefühlt. Das fühlte sich bei mir dreieckig an. Mhm. Ich weiß immer noch, dass es für meinen Begriff dreieckig war. Mhm. Und weil das an meinem Bein krabbelte, habe ich mich, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe mich rumgeschmissen im Bett und da war es gut. Mhm. Aber ich kann das einfach über all die Jahrzehnte nicht vergessen, weil am nächsten Tag meine Hand ganz fürchterlich gestunken hat. Ach. Ich kann mir heute nur vorstellen, dass er, obwohl ich das auch nicht verstehen kann, eine Frau ist eigentlich sauber, dass er mit seiner Frau irgendwas hatte und meine Finger waren auch feucht und es hat fürchterlich gerochen. Ich habe dann in meiner Klasse gesessen. Moment, jetzt, dass er mit seiner Frau was hatte? Ja, nehme ich an, weil das alles so feucht war. Ja, aber wieso, wenn er mit seiner Frau was hatte, wieso krabbelt es dir am Bein und wieso stinkt deine Hand? Vielleicht war er besonders, ich weiß es nicht. Hältst du es denn für möglich, dass er dich irgendwie unsittlich berührte? Nein, bis dahin ist er nicht gekommen, das weiß ich ganz genau. Er ist also bis kurz davor gekommen, ich habe mich so erschrocken. Wissen Sie, weißt du, Domian, früher, ich habe meine Eltern nicht mal in Unterwäsche gesehen. Mm, mm. Das war einfach früher so. Ich wusste auch überhaupt nichts damit anzufangen. Nur morgens, als ich aufstand, ich habe nichts gesagt, ich war irgendwie ein bisschen benommen. Ich habe dann nur, ich weiß genau, ich habe meine Hände gewaschen, ich habe in der Schule gesessen und immer, wenn ich mit der Hand in der Nähe von meinem Gesicht kam, hat das wieder gestunken. Nach was roch das denn? Widerlich. Einfach widerlich. Ja, nach Urin oder nach... Nein, nicht nach Urin. Nein, nicht nach Urin. Du kannst das nicht erklären, nein, den Geruch. Nein, mhm. Ich habe das auch nie wieder irgendwo gerochen. Hältst du so? Natürlich, ich bin auch verheiratet und in der Zeit weiß man ja auch. Mhm. Ja, aber hältst du es für möglich, dass er, ich meine, solche Gedanken kommen einem ja jetzt, dass er seinen Penis an deine Hand gedrückt hat? Das nehme ich an, denn ich komme... Von mir aus als Erstklässler komme ich sicherlich nicht in seine Schlafanzughose rein. Ja? Mhm. Aber also du lagst groß, da. Es war etwas Großes. Mhm. Und ich weiß, heute weiß ich doch, was das war. Und ich bin dann von der Schule nach Hause gekommen und habe das meiner Mutter erzählt. Und meine Mutter hat dann ganz spontan gesagt, sag das um Gottes Willen nicht dem Vater, der schlägt den Tod. Aha. Aber meine Mutter hat nie wieder... mit mir, die hat auch nachher, die hat nur gesagt, sag nichts, der schlägt den Tod. Ja, dann wusste deine Mutter, was da passiert war. Ja, genau. Und damit war das Thema für mich, also für meine Mutter erledigt. Es wurde nie wieder darüber gesprochen? Nein, nie wieder, nie wieder. Nur als er später, als ich schon erwachsene Frau war und selber schon Kinder hatte, da ist er gestorben und da war diese Frau hier zu Besuch. Also seine Frau? Ja, genau. Und da war etwas mit dem Erbe. Er war schon mal verheiratet gewesen, also er muss schon etwas älter gewesen sein. Mhm. Er hatte aber mit dieser zweiten Frau eine kleine Tochter. Mhm. Und ich habe so oft gedacht, wenn der das mit mir gemacht hat, ja. Was ist mit diesem Mädchen? Mhm. Mhm. Denn er wurde ja auch nie, die wurden nie wieder eingeladen, die waren nie wieder da. Hast du irgendwas rausbekommen, was vielleicht mit dem Mädchen war? Nein, nicht. Aber als sie dann hier war, da war die Tochter ja nur auch schon eine erwachsene Frau. Mhm. Und da war etwas, da ging das Gespräch irgendwie durch Erbe und dadurch, dass er schon mal verheiratet war, ich soll um Gottes Willen, er hatte zwei Söhne, seinen Kindern nicht sagen, dass er tot ist, dann könnten die das Erbe mit beanspruchen. Das hat mich so geärgert. Mhm. Und da habe ich gesagt, weißt du überhaupt, was dein Mann für ein Mann war? Mhm. Und da habe ich das erzählt. Ach. Ja. Und wie hat sie reagiert? Die kam sofort auf ein anderes Thema. Aha, also... hat das sofort abgelehnt, darüber zu reden, kam sofort auf ein anderes Thema. Aber sie hat es gar nicht abgeschnitten vehement. Nein. Das heißt, irgendwie ahnte sie schon, was da los war. Nehme ich an. Generell bei ihm. Nehme ich an. Nochmal zu der Situation im Bett. Ich habe das gerade so verstanden, dass er ganz außen lag und ja. du ganz außen lag. Ja, das, genau. Das heißt, er muss dann rumgegangen sein genau. um das Bett und hat dich begrabbelt. Der muss das Bett mit seiner Frau getauscht haben. Ach denn so. Ich weiß genau, er lag außen. Ja, aber du lagst ja auch außen. Ich lag innen. Ach, du lagst innen. Das meine Schwester lag ah, außen. Okay, das habe ich jetzt nicht richtig kapiert. Ja, ja. Okay, dann ist natürlich alles klar. Dann wart ihr ja ganz eng beieinander. Ja, ja, der muss das Bett in der Nacht gewechselt haben. Vielleicht ist er zur Toilette gegangen oder weiß ich was. Und ich habe nur gedacht, er ist vielleicht hat er was mit seiner Frau in der Nacht gehabt. Denn ich habe nie wieder diesen Geruch. Oder auch nicht, dass er direkt an dich gegangen ist. Ja, aber wieso hat das so gestunken? Ja, das hat so fürchterlich gestunken. Also damals als Kind für meinen Begriff. Vielleicht war das ja auch psychisch, dass ich mir den Geruch halt eingebildet habe. Ich weiß es nicht, weil ich wusste, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und du sagst, die Hand war auch feucht? Ja, meine Hand war feucht. Vielleicht hat er einen Samenerguss in deiner Hand gehabt. Stinkt das? Nein. Nein, aber vielleicht hast du es als Kind so aufgefasst. Ja, das kann sein. Kann ja sein. Kann sein. Ich weiß auch nicht, wie lange, ich bin ja wach geworden, ich weiß auch nicht, wie lange ich meine Hand an seinem Penis hatte. Das hat sich nur für mich ganz groß angefühlt. Nun kann man noch froh sein, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist, dass er dich nicht vergewaltigt hat. Ja, dann wäre wahrscheinlich seine Frau da wach geworden. Ja, ja. Aber er hätte mich sicherlich weiter befummelt, wenn ich mich nicht rumgeschmissen hätte. Heute bist du 73 Jahre alt und das ist ja verrückt. Und das ist dir noch sehr in Erinnerung. Ja, so das lange verliere ist es ich nie. Das kann ich aber auch gut verstehen. Weißt du, warum ich das nicht verliere? Weil ich ja über all die Jahrzehnte immer, wenn ich das anfassen, ich sag mal ganz locker, muss, denke ich daran. Und das ist dir dann unangenehm? Das heißt, du hast auch nie so in der Sexualität mal so was Entspanntes erlebt diesbezüglich? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Nein. Es hängt vielleicht sogar damit zusammen, das kann sein. Ja. Vielleicht fehlt mir auch das Gespräch mit meiner Mutter, dass sie es einfach totgeschwiegen hat, mit mir nicht drüber geredet hat. Ich bin auch nie aufgeklärt worden. Das ist natürlich traurig, aber letztendlich, du weißt es ja selbst, es waren so andere Zeiten damals und deine Mutter war ja eine ganz ferne Generation, die mit Sexualität, das Wort gab es ja gar nicht. Nein. Helga, ich danke dir sehr für das Vertrauen. Das ist ja für dich auch eine sehr intime Sache und dass du uns das erzählt hast. Ja, weil ich das eben immer wieder denke ich daran. Und vor allen Dingen habe ich damals gedacht, als diese Frau dann hier zu Besuch war und das Gespräch dann irgendwo auf eine ganz andere Ebene brachte, da habe ich gedacht, vielleicht hat die Tochter, weißt du, da denkt man direkt an diese Verbindung. Vielleicht hat die Tochter später angefangen. Wer weiß. Und vielleicht wusste die Frau das und ihr war es peinlich und sie hat es gleich weggebogen und ein anderes Gespräch angefangen deshalb. Ja, ja. Liebe Helga, möchtest du mit meinem Psychologen noch ein paar Worte sprechen? Meinst du, der kann mir in der Richtung helfen, dass ich das verliere? Vielleicht, diese Gedanken? Vielleicht. Ja, vielleicht. Wir versuchen es mal. Ein Versuch ist es wert. Ja, kann nicht schaden. Ja, genau. Ich höre dich jede Nacht. Das freut mich sehr, es ehrt mich. Ja, ich danke dir für deine Sendung. Hoffentlich hört sie nie auf und ich wünsche mir immer, dass sie etwas früher kommt. Naja, das wünsche ich mir auch, aber das geht leider nicht. Liebe Helga, du legst auf, wir melden uns gleich bei dir nochmal. Danke dir, Herr. Tschüss, ciao. Tschüss. So, Freunde und Freundinnen, hier ist Hella, aber nicht von Sinnen, sondern... Hella 53, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Hella. Jawohl. Ja, von Sinn vielleicht manchmal. Also was ich zu erzählen habe, das war so vor 4 Jahren. Und ich meine, es klingt ziemlich lustig, aber für mich war es das gar nicht. Ich habe mich also mittags hingelegt, das habe ich öfters gemacht, weil ich nachts so lange wach bin. Und da hatte ich geträumt, dass irgendwie so eine Gruppe von Leuten, ich habe die Gesichter nicht richtig gesehen, dass die in so eine Art dunkles Gewässer springen mussten. Es war wie eine Art Mutprobe. Ich wollte immer nicht. Da sollte man also mit einem Salto vom Rand abspringen in das Wasser. Naja, und schließlich habe ich gedacht, na gut, dann mache ich das eben auch. Und das habe ich dann auch gemacht im Schlaf. Ich bin aufs Bett gesprungen. Mhm. Ich habe also einen richtigen Salto gemacht. Ich muss mich im Bett aufgestellt haben und bin dann mit durch einen knallen, furchtbaren Schmerz aufgewacht. Ich hoffe, dass du dich nicht verletzt hast. Also ich hatte eine Platzwunde und Gehirnerschütterung. Ach so, gut, da war dann so lustig war es dann nicht mehr. Also ich war in dem Moment völlig geschockt. Ja, das glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, erstmal hatte ich Angst, ich wäre auf meinen Hund gesprungen, der lag nämlich ganz in der Nähe. Aber dem ging es gut, aber ich muss da wirklich aufgestanden sein und versucht haben, Salto zu machen, denn ich hatte die Wunde mehr am Hinterkopf und lag also quer auf dem Boden. Mann, und der Schock dann, ne? Als du dann wach geworden bist, du wusstest ja gar nicht, was los ist. Das war furchtbar. Also wenn ich das jemand, ich sag das kaum jemand, das klingt ja völlig verrückt. Aber im ersten Moment habe ich gesagt, wirklich, also das war so ein Schreck und ich habe heute noch ab und zu Angst, wenn ich mich ins Bett lege, dass irgendwas passiert. Es war eine sonderbare Vermischung zwischen Traum und Realität. Du hast das aus dem Traum genommen und hast es in deine Realität, sitzend oder liegend im Bett, hast du es umgesetzt und bist dann gesprungen. Ja, aber ich kann gar nicht verstehen, dass man da nicht aufwacht, weil so eine Matratze, ich habe noch so eine Weiche, da muss man doch, das ist gar nicht so leicht, da zu stehen und abzuspringen. Ja, aber es gibt ja die verrücktesten Geschichten, leider haben wir heute keine gehört, das könnte vielleicht morgen noch der Fall sein, von Schlafwandlern, die wirklich im Schlaf irgendwie draußen herumspazieren oder aufs Dach klettern oder so. Ja. Und das geht auch während des Schlafens, das finde ich auch sehr gruselig und sehr spooky, das Ganze. Furchtbar, es belastet mich heute noch manchmal. Ich gucke immer, ich habe einen Hund und einen Kater, da gucke ich immer, ob die auch so liegen, dass wenn ich mal irgendwas unternehme, dass sie da nicht in Reichweite sind. Aber ich fand das also wirklich erschreckend. Jetzt machst du mir richtig Angst. Ich hatte nämlich über lange Zeit, ja jetzt irgendwie schon länger nicht mehr, über lange Zeit immer einen Traum, dass ich bei mir so aus dem Fenster guckte und es ganz selbstverständlich war, dass ich fliegen konnte. Und ich wunderte mich immer, dass die anderen Menschen nicht fliegen konnten. Und fröhlich setzte ich immer an, aus dem Fenster rauszufliegen über die Dächer. Da wäre dann Schluss mit lustig, wenn ich das real dann machen würde. Und ist das ein gutes Gefühl? Dann bleibt da ein gutes Gefühl zurück, wenn du aufwachst? Oder fühlst du dich dann irgendwie schlecht? Nein, der Traum ist immer wunderbar. Ich drehe meine Runden über Köln oder wo auch immer. Und das habe ich aber schon von mehreren Leuten gehört. Das geht mir auch manchmal so. Und da gibt's ja so die Theorie, dass die Seele auf Reisen geht, wenn man richtig tief schläft. Ich bin nur immer etwas angespannt, weil ich während des Fliegens immer aufpassen muss, dass ich nicht an die Stromleitungen komme. Ne? Vor allem, wenn es ein bisschen düster ist, dann kann man ja schnell mal hängen bleiben. Also muss ich immer ein paar Meter oder ein paar Meter 50 höher fliegen, damit das alles gut funktioniert. Also das kenne ich auch. Ich habe mal geträumt, ich war schon öfters in Los Angeles und da hatte ich mal geträumt, ich fliege da durch also Downtown für die ganzen Hochhäuser und würde da diese Hochhäuser berühren. Das fand ich aber irgendwie ganz toll. Ich glaube, Psychoanalytiker reiben sich jetzt die Hände, wenn die uns zuhören, was die da alles rausinterpretieren, wenn wir lustig durch die Welt fliegen. Also das hätte mich immer mal interessiert. Ich habe mal meinen Hausarzt gefragt, so unauffällig möglichst, weil ich dachte, wer weiß, was er denkt. Aber der hat da irgendwie gar nichts weiter zugesagt. Er hat gemeint, ich sollte nur auf meine Tiere Acht geben. Ja gut, wie soll ich das machen, wenn ich nicht wach bin? Ja? Das ist vielleicht ist auch nicht das Metier eines normalen Hausarztes, dieses zu deuten. Und das ist, ich meine, es ist wirklich, das ist nicht lustig bei dir. Das war ja nun eine ernste Geschichte. Du warst sogar verletzt und es hätte noch schlimmer kommen können. Also der Schock fand ich noch schlimmer. Die Tatsache, dass ich begriffen habe, dass ich das wirklich gemacht habe. Ich hatte dann wirklich die Idee, eine Weile mich im Bett festzuschnallen nachts. Ja. Aber dann weiß man auch wieder nicht, ob man sich, wenn man sich selbst festschnallt, ob man sich im Schlaf nicht auch wieder losschnallen kann. Das dachte ich nämlich auch, ja. Und ich hatte schon mal, das ist so 10, 15 Jahre her, da hatte ich mal einen Traum und da hat mich damals mein Freund geweckt und hat gemeint, du redest in irgendeiner komischen Sprache mit einer ganz tiefen Stimme und da hatte ich einen furchtbaren Albtraum damals auch. Das klingt ja wie der Exorzist. Genau so. Das hat mich furchtbar gegruselt. Aber dass ich dann auch noch rausspringe, also das finde ich wirklich... Also jetzt erzählen wir aber Geschichten. Die Leute wollen gleich schlafen gehen und wir erzählen hier so Horrorgeschichten. Ja, tut mir leid. Also ich glaube, alle können jetzt mal ganz entspannt ins Bett gehen. Es wird schon gut gehen. Wird schon, ja, ich wird denke schon auch. Passieren. Wenn ich morgen Abend hier nicht sitze, dann bin ich zu doll geflogen und abgestürzt. Also, und falls auf die Stromleitung auch. So, oder ich bin an die Stromleitung gekommen, ja. Liebe Hella, danke für den Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Tim Donke. Und morgen sind wir natürlich auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, morgen mit einer freien Themennacht. Wie immer könnt ihr sehr gerne ab 0 Uhr anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne, geruhsame Nacht, ohne Angst und Schrecken natürlich. Bis morgen. Bye, bye. Tschüss.